jetzt gibt es kein Zurück, ein Tänzchen wie gewahrt. Links herum klappt wunderbar, liegt sehr gut im Arm. Jeder denkt, wir sind ein Paar, mir wird grad ganz warm. Sag liegt das an mir, sag liegt das an mir.